Höcke und sein Vater übersahen dabei offenbar, dass die intakte Vertrauensgemeinschaft nicht zu einem Erfolg geführt hatte. Die DDR war als Staat wirtschaftlich und politisch untergegangen, während die Bundesrepublik in voller wirtschaftlicher Blüte stand. So landete die Familie Höcke mit ihren 4 Kindern in Bornhagen in Thüringen. Ein Leserbrief in der HNA, der Hessischen Niedersächsischen Allgemeinen, brachte Höcke 2006 in Konflikt mit der Leitung der Schule, an der er unterrichtete, wie der Merkur 2017 berichtete. Höcke schrieb darin über den Luftangriff auf Dresden im Februar 1945: In der Weltgeschichte sind niemals zuvor und niemals danach in so kurzer Zeit so viele Menschen vom Leben zum Tode befördert worden wie im ehemaligen Elbflorenz, geht aber mit keinem Wort auf die industrielle Vernichtung von Millionen von Menschen in den Konzentrationslagern der Nazis ein. Höcke setzte sich mit dem Herausgeber der Jungen Freiheit, Dieter Stein, in Verbindung und suchte zudem Kontakte ins rechtsextreme Lager. 2010 demonstrierte er zusammen mit Neonazis am Tag des Bombardements von Dresden. In der Nachbarschaft von Bornhagen lernte Höcke den militanten NPD-Politiker Thorsten Heise kennen und soll, wie bereits erwähnt, unter dem Pseudonym Landolf Ladig in dessen Neonazi-Postillen Volk in Bewegung und Der Reichsbote geschrieben haben. Eine Behauptung, die Höcke zwar dementierte, gegen die er aber, wie ebenfalls bereits aufgezeigt, niemals gerichtlich vorgegangen ist. Höcke trat früh in die AfD ein und gründete 2013 den Landesverband Thüringen. Er kandidierte erfolglos als Spitzenkandidat für die Bundestagswahl 2013. Bei der Landtagswahl 2014 führte er als Spitzenkandidat die AfD über die 5%-Hürde, fiel aber selbst in der AfD mit seinem nationalen Pathos unangenehm auf. Höcke verließ schnell die Rolle des Sonderlings und griff mit der Gründung des Flügels und der Erfurter Resolution im März 2015 den Führungsanspruch des Parteigründers Bernd Lucke an. Anders als der AfD-Vorstand wollte Höcke sich nicht von der im Dezember 2014 gegründeten Pegida-Bewegung, patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, distanzieren, die in den Städten Ostdeutschlands, vor allem in Dresden, rassistische Märsche veranstaltete. Bemerkenswert ist, dass sich diese Bewegung über ein halbes Jahr vor dem Flüchtlingssommer 2015 gegründet hat. Die Protestbewegung war also gewissermaßen schon vor dem Ereignis da. In der Erfurter Resolution finden sich alle Bestandteile rassistischer Ideologie wieder. Die Partei sei eine Bewegung unseres Volkes, heißt es da. Sie sei gegen Gesellschaftsexperimente und eine Widerstandsbewegung gegen eine vermeintliche Aushöhlung der Souveränität und der Identität Deutschlands. Das ist nichts anderes als das Schreckgespenst des Bevölkerungsaustauschs der identitären Bewegung, die die ethnokulturelle Identität des deutschen Volkes bedroht sieht.